Diskussion. Das Fahrrad ist das praktischste Verkehrsmittel in der Großstadt. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Flexibilität der Radfahrer. Kosten für Fahrrad und Reparatur. Lebensform Radfahren. Gefahren im Stadtverkehr. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Ich freue mich sehr, diese Prüfungsfrage bekommen zu haben. In Sachen Fahrrad kenne ich mich sehr gut aus. Und meine Meinung ist ein eindeutiges Ja. Das Fahrrad ist in der Tat das beste Verkehrsmittel in einer Stadt. Ich habe seit ein paar Jahren ein sehr massives Mountainbike und bin ein leidenschaftlicher Radler. Wenn ich für das Fahrrad argumentieren muss, fällt mir als erstes ein, dass es eine wirklich praktische Erfindung ist. Radfahren hält fit, man findet überall einen Abstellplatz und Fahrräder nehmen kaum Platz weg. Und es ist eine Lebensart, Rad zu fahren. Die Freiheit und die körperliche Anstrengung ist dabei unbeschreiblich. Während Autofahren, besonders wenn man im Stau steckt, Stress bedeutet, macht Radfahren unheimlich viel Spaß. Radfahrer sind geschickt und schlau. Für die gibt es keinen Stau. Gegen Autofahrer haben aber Radler keine Chance. Radfahrer können leicht überfahren werden. Finden Sie nicht, dass Radfahren in der Großstadt lebensgefährlich sein kann? Doch, das finde ich auch. Aber Mofa-Fahren ist noch gefährlicher. Und wenn ein Unfall passiert, seien Sie mal ehrlich, sind immer Autofahrer schuld. Wenn Autofahrer uns nicht ignorieren oder übersehen würden, wüssten wir uns in Sicherheit. Und apropos Auto. Beim Radfahren gibt es 0 Abgase. Es verschmutzt nicht die Umwelt. Noch dazu ist es viel billiger als ein Auto. Statt der laufenden Ausgaben für den Betrieb eines Autos könnte man sich jeden Monat ein neues Fahrrad kaufen. Ein weiterer Vorteil des Drahtesels ist, dass Kinder es spätestens in der ersten Klasse lernen, während sie auf den Führerschein bis zu ihrem 18. Lebensjahr warten müssen. Mögen Sie im Sommer schwitzen? Man kommt ja beim Radfahren leicht ins Schwitzen. Und wenn es schneit oder regnet, ist Radfahren äußerst unangenehm. Es ist halb so schlimm. Man kann langsamer fahren, sich umkleiden oder sich am Zielort wieder frisch machen. Kein Problem. Regen ist ein Problem, das gebe ich zu. Haben Sie keine Angst, dass Ihr teures Mountainbike gestohlen wird? Fahrräder sind doch ein beliebtes Diebesgut. Doch, das habe ich. Daher habe ich mehr Geld für ein gutes Fahrradschloss ausgegeben. Außerdem bringe ich es regelmäßig zur Reparatur in die Werkstatt. Alles wird gecheckt. Bei mir kommt es nicht vor, dass der Reifen unterwegs platzt.